Brief an Ingrid. Was für mich interessant war und es für dich bestimmt auch sein wird, das sind die Persönlichkeiten rund um diese Anhörungen. Stell dir vor, was Historiker und Filmemacher eines Tages mit diesen Gerichtsprotokollen tun werden. Sie sind eine Fundgrube. Stell dir vor, was wir dafür geben würden, eine wörtliche Aufzeichnung davon zu besitzen, was Persönlichkeiten der Geschichte bei entscheidenden Prozessen und ähnlichen Anhörungen einmal gesagt haben. Nimm zum Beispiel Galileo Galilei. Als die italienisch-römischen Behörden ihn misshandelten und versuchten, ihn einzuschüchtern und an den Rand zu drängen, wegen seiner wissenschaftlich absolut korrekten, politisch aber ganz unkorrekten Beobachtungen und Entdeckungen. Stell dir vor, wir hätten diese Protokolle über Galileo und wir könnten, Gedankengang für Gedankengang, Erklärung auf Erklärung, dem folgen, was dieser große Denker den engstirnigen, orthodoxen, geozentrisch fixierten Zeitgenossen zu erklären versuchte, warum sie sich irrten. Wie muss dieser große Geist sich gefühlt haben, als er auf diese im Kinderglauben und Dogma behaftete, feige Welt um sich herum traf? Denke, was es bedeuten würde, wenn wir einen Blick von ihm erhaschen könnten, der verzweifelt versuchte, seine durch Beobachtungen gestützte Erkenntnisse der Gestirne zu retten, und wie ihm langsam bewusst und durch seine öffentlichen Äußerungen erkennbar wurde, er werde sich gegen diese Art von Dummheit nicht durchsetzen können. Er wusste es, als er begann, den Rückzug anzutreten, um seine Forschungspapiere zu retten, seine Himmelskarten und Notizbücher und seine Freiheit, möglicherweise sogar sein Leben. Ich kann es ihm gut nachfühlen nach fast 25 Jahren ähnlicher Verfahren gegen mich. Es gab Menschen in seiner Zeit, die sehr wohl vortraten, die zu seinen Gunsten sprachen, ihn verteidigten und öffentlichen Hass riskierten. 2 Jahrhunderte später entlastete ausgerechnet der polnische Nachfolger der Päpste zu Galileis Zeiten diesen großen Wissenschaftler und arischen Vordenker mit einer halbherzigen Entschuldigung. Wohlgemerkt nach 200 Jahren. Wir haben in dieser Hinsicht Glück, da seit dem Aufkommen des Internets die Idioten unseres Zeitalters fast augenblicklich enthüllt werden können und auch enthüllt werden, mit zunehmender Geschwindigkeit. Fast zu schnell, selbst für die Wissenschaftler. Es braucht Zeit, für die alten Orthodoxien abzusterben. Es braucht Jahrzehnte, oft sogar länger, bis sie ausradiert und mit ihren biologischen Trägern zusammen für immer zu Grabe getragen werden. Wir sind jetzt in dieser Phase beim Thema Holocaust, Rassen und die Judenfrage. Für alle liberalen, sozialistischen, eine Welttraumideen, die seit fast 200 Jahren und länger durch Marx, Trotzki, Adorno und Marcuse, Freud, Goldhagen, Hilberg und Lipstadt, unterstützt von Spielberg, Wiesenthal, Foxman und Rabbiner hier in die Welt gesetzt wurden. Ihre Ordnung stirbt jetzt, wie der Marxismus in Russland und China gestorben ist, zusammen mit vielen ihrer Verkünder. Während ich mich auf die Anhörungen in Toronto 2003 vorbereitete, starb Dennis Urstein, einer der lügenhaften Zeugen gegen mich in Prozessen von 1985, an einer Herzattacke. Die Zeitungen sagten nicht, ob das geschah, weil er gehört hatte, dass ich wieder in Kanada sei, aber sie sagten doch, dass er im Zündelprozess aussagte. Dank meiner Galilei-Gedanken hatte dieser elende Wicht aus den Ghettos Osteuropas seine 5 Sekunden Berühmtheit zur besten Sendezeit bekommen. Mit ihm hat ein weiterer Träger der alten Lüge ins Gras gebissen und der Teufel hat ihn geholt. Wer, meinst du, wird sich in der Geschichte seiner erinnern? Ich wusste, als meine Anhörungen herankamen, dass nichts, was ich sagte oder aus dem beschränkten Raum meiner Zelle tun konnte, das Ergebnis dieser Anhörungen ändern würde. Ich habe Jahrzehnte Erfahrungen mit dem niedrigen Charakter und dem beschränkten Gesichtskreis derer, die in den USA, Kanada und Deutschland in unseren Bürokratien sitzen. Sie sind wie Charaktere von Mark Twain, oft abgebildet in den Gemälden von Norman Rockwell der 30er und 40er Jahre in Life Magazine, Look der Saturday Post. Leute in weißgestärkten Hemden, Gummibändern, die ihre Ärmel hochhalten, Strumpfbänder, die ihre Socken um ihre Spinnenbeine befestigen, Ärmelschoner, Sonnenblenden, meist in Grün, Standardform, um ihre Augen vor dem Strahl der Glühlampen über ihrem Schreibtisch zu schützen, einem gelben Bleistift hinter dem Ohr. Griffelspitzer, so nannte sie Hitler. Millionen und Millionen von diesen Kreaturen füllten die Büros in Deutschlands Städten, immer betriebsam, Tag ein, Tag aus. Das sind die Leute, denen ich selbst überall begegnet bin. Die politischen Beauftragten und Handlanger der Mächtigen der Welt. Die, die ohne mit der Wimper zu zucken und ohne sich Gewissensbisse zu machen, für den höchsten Bieter arbeiten und alle guten Grundsätze unserer jahrtausenden alten Kultur verraten. Das heißt, wenn sie je irgendwelche gekannt haben. Ich traf wieder auf sie in Gestalt von Regierungsbeamten. Allesamt natürlich als Erfüllungsgehilfen und Anwälte im Solde des Feindes. Das System weiß, dass jedes Mal, wenn sie eine neue Wurst von der großen Wurstfabrik, zu denen unsere Universitäten verkommen sind, erhält, es einem solchen Wurstanwalt blind vertrauen kann. So sind sie fast alle. Die Schiedsrichter, die Anhörungsbeamten, die meisten Polizei- und Justizbeamten, die Lakaien vom Einwanderungsministerium. Für einen rechten Mann, eine rechte Frau, sind es alles Hanswürste. Du wirst ihre untertänigen Argumente im Internet lesen können. Ein Niagara-Fall an den Haaren herbeigezogener Argumente und Ausflüchte ergießen sich über Kanada. Die Regierung und ihre Spionagestelle wünschten, das Thema Holocaust zu vermeiden, mehr als die Pest, wie du es im Protokoll sehen wirst. Keine einzige ernste Frage danach, was meine Forschungsergebnisse oder Vorstellungen zum Holocaust waren, das Kernthema von 20 Prozessjahren, Tribunalanhörungen, polizeilichen Ermittlungen. Erstaunlicherweise war dies für sie nur von sehr, sehr nebensächlichem Interesse. Es war plötzlich eine Fußnote der Geschichte geworden, wie es Jean-Marie Le Pen treffend formulierte und wofür er in Frankreich verurteilt wurde. Es ist wichtig zu erkennen, sehr wichtig für Menschen, die die Geschichte prüfen und immer wieder neu prüfen, so wie wir und die weltweite revisionistische Bewegung es tun. Es hat eine Verschiebung in der Politik der Verteufelung gegeben. Es wurde von Foxman und anderen nach dem 11. September 2001 sogar angekündigt. Weg von der Geldkuh Holocaust hin zu der neuen Wachstumsindustrie, weiße Suprematen, weißes Vorherrschaftsstreben in Kanada und der Terrorismus in Amerika. Beides zusammengespannt. Das ist die neue Auschwitz-Keule, die jetzt über die Körper von Dissidenten weltweit geschwungen wird. Revisionismus ist ihnen zu gefährlich. Terrorismus und Rassismus sind die neuen Feinde, im Aufbau begriffen durch die herrschenden Oligarchien auf dem amerikanischen Kontinent. In Europa zwar noch im Moment nicht so ausgeprägt, wegen der Erinnerung an den Krieg und der Kriegsmüdigkeit dort. Diejenigen, die 1914 bis 18 und 1939 bis 45 die Schießkriege auf ihrem eigenen Boden, in ihrem eigenen Leben erfahren haben, sind gegen den Ölkrieg, der hier als Teil des Krieges gegen den Terrorismus verkauft wird. Es ist offensichtlich ein Krieg des Terrors gegen jene unglücklichen arabischen Regime, ihre Völker und ihre Diktatoren, die bis in die allerletzte Zeit fürstlich bewirtet und finanziell, militärisch, genau durch die Regierungen und Machteliten des Westens unterstützt wurden, die sie jetzt wie Hyänen anfallen. Besonders die Saudis müssen erschrocken über die Kehrtwendung der amerikanischen Machtelite sein. In Wirklichkeit ist der Krieg gegen den Terror ein verdeckter Krieg gegen die eigenen Abweichler und Querdenker innerhalb der westlichen Wertegesellschaft. Aber dies wird der breiten Masse erst später bewusst werden, wenn es zu spät sein wird. Man sollte sich an die totale Umkehrung der Politik von Bush Senior dem Irak gegenüber erinnern, vor dem ersten Kreuzzug für die neue Weltordnung. Der Umschwung kam, als die Macht sich vom alten Geldadel der weißen Ostküstenrepublikaner, der alten nichtjüdischen Machtelite, zu einer neuen Gruppe verschob, wie die undurchsichtige und mysteriöse Mega, für die die Neokons die Trommeln rühren und von der wir in der Geschichte noch hören werden. Neokons, die neuen Betrüger, welch ein Name! Eine genau passende Beschreibung. Es hat in der Tat einen Regimewechsel gegeben, aber nicht dort, wo man es annimmt. Busch ist das Firmenschild an der Tür. Du und ich und bald auch andere werden erfahren, was die neuen Herren mit uns vorhaben. Ich bin der Erste, den sie für ihre Experimente ausgesucht haben. In anderen Worten, Ingrid, sie machen sich meine Bekanntheit als Entlarver des Holocausts, die Anerkennung meines Markennamens zunutze und beuten diese nun für ihre neue Politik bis zum Letzten aus. Das schäbige Verleumdungsblatt des CSIS mit seinen 50 charakterschädigenden Anmerkungen über mich ist nur der Anfang. Es ist der vorsätzliche Rufmord, die Verteufelung des Opfers vor dem Abschuss, wie sie es mit Saddam Hussein und vorher mit Hitler machten. Betrachte es als einen Übergang im neuen Kriege. Der Modus operandi ist folgender. Das Loslassen eines Versuchsballons ist dazu bestimmt, zu sehen, was die Gerichte, die Richter, die Vorsitzenden des Tribunals hinzunehmen willens sind, wie weit man mit an Torquemada erinnernde Drangsalierung des Opfers, in diesem Falle mich, durch strafrechtliche Verfolgung und nicht fundierte Behauptungen, gekleidet in manipulierte Schmähworte, gehen kann, bevor sich Richter auflehnen. Sie wollen sehen, ob Angehörige des Gerichts, der Bürokratie und der breiten Öffentlichkeit sowie die Presse und ethnischen Führer durch die unaufhörliche Propaganda gegen mich hinreichend Gehirnwäsche und Seelenmassage erhalten haben, um mich ausschalten zu können, sodass sie ein größeres Netz nach anderen Opfern für ihre bevorstehenden Schauprozesse und Säuberungen auswerfen können, die im Wesentlichen nichts anderes sind als eine Wiederholung von Stalins Schauprozessen in Moskau 1936 bis 1939 gegen seine Abweichler oder eine ganze Folge solcher Prozesse in jedem kommunistischen Regime nach 1945. Von Maos rotem China zu Titos Jugoslawien, Ungarns Kaderregime oder der deutschen Sowjetzone mit Hilde Benjamin. Schuld oder Unschuld spielten damals keine Rolle und auch heute nicht. Das Endresultat ist wichtig. Die Einschüchterung der noch selbstständig Denkenden und der breiten Masse. Ich werde als Vogelscheuche von diesen Leuten benutzt. Für all jene Amerikaner, die an der Tradition von George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson und seiner Vision ursprünglicher Schönheit festhalten. Jenes wundervolle Experiment von 1776 in Amerika und seine oft erstaunlich guten Ergebnisse sind am 11. September 2001 und in seinen unabwendbaren Nachwirkungen, dem Patriot Act, eines schmachvollen Todes gestorben. Das alte Amerika der vielen garantierten Freiheiten ist heute zu einem hässlichen Schein geworden. Es existiert nur noch in alten Büchern und vergilbten Dokumenten. Mein Fall ist der Totenschein. Brief an einen Mitrevisionisten. Gerade so wie Hitler 1935 aus den jüdischen Boykottanstrengungen ausgebrochen war und Hass und Negativurteile durch eine gute Regierung und solide, wenn auch ungewohnte revolutionäre Politik in Wirtschaft und Gemeinwesen abtragen konnte, und dann noch allem die Krone aufsetzte mit der Olympiade 1936, die im Ersten Weltkrieg erzeugte Vorurteile mit ihrer gemeinen Hundenpropaganda aus der Welt schaffte und begrub, genauso gelang es den Palästinensern 1998 bis September 2001, sich von dem Zerrbild als Verkörperung des ewigen arabischen Halsabschneiders zu befreien. Yasser Arafat und sein Volk gewannen die Herzen der anständigen Menschen durch ihre Opfer und Leiden, selbst von Israelis, von Menschen wie Israel Shamir und der Friedensbewegung. Europa fing an, für sie Stellung zu nehmen, wie es auch immer mehr die Amerikaner taten. Die Verschiebung war greifbar. Die Palästinenser gewannen Anerkennung durch ihren Mut und ihre Opfer. Und es war nur eine Sache von Monaten, höchstens Jahren, bis ein lebensfähiger palästinensischer Staat geboren werden würde durch die Unterstützung der Anständigen der Welt. Die Israelis und die Juden in der Diaspora wussten es. Dann kam der 11. September 2001. Für die palästinensische und die arabisch-muslimische Sache allgemein war die unmittelbare und langfristige Auswirkung der Angriffe des 11. September 2001 genau entsprechend derjenigen der Kristallnacht 1938 für Hitler und seine Regierung, insbesondere für den Ruf des deutschen Volkes in den Augen der gelenkten Massen der Welt, verheerend. Von dem Moment an, als jene Flugzeuge in die Türme in New York rasten, konnte kein Medienmensch, kein Kirchenmann oder Diplomat, am allerwenigsten ein westlicher Politiker es wagen, die Seite der Palästinenser zu vertreten. Ihre Sache war tot, wie es die Hitlers und des Dritten Reiches nach der Kristallnacht war. Diejenigen, die den 11. September 2001 planten und so glänzend ausführten, wussten das, bevor das erste Flugzeug in Boston aufgetankt hatte. Es waren damals 2 oder 3 frühere israelische Premierminister während jener Woche in Amerika. Rein zufällig natürlich. Und die Medien wussten sie innerhalb Minuten zu erreichen. Auch ein günstiger Zufall. Du erinnerst dich an Netanyahus Erklärungen an jenem Tag im US-Fernsehen, dass diese Anschläge sehr gut für Israel seien. Der 11. September war darauf zugeschnitten, diese Wirkung zu erzeugen. Schau dir die Kristallnacht und ihre Folgen an. Zivilisierte, anständige Menschen in der ganzen Welt, speziell in der arischen Welt, schreckten berechtigterweise vor diesen barbarischen Taten zurück, die in der deutschen Geschichte unerhört waren. Polen hatte seine Pogrome, wie auch das zaristische Russland oder Rumänien. Aber Deutschland doch nicht. Deutschland stand für Anstand, Ordnung, Fairness, ehrenhaftes Benehmen, nicht für Mord und Totschlag des Pöbels. Und nun dies? Dass die Kristallnacht am 9. November 1938 geschah, ist bedeutsam, weil dieses Datum wie ein Laserstrahl auf eine Gruppe von Leuten deutet, auf eine einzige, die aus intimer Kenntnis wussten, wie der Nazistaat funktionierte. Es gab 600.000 Juden in Deutschland und viele wohnten 1938 noch dort. Wer außer den Flüchtlingen und Emigranten aus Deutschland in Prag, Paris, Brüssel, Amsterdam hätte wissen können, dass die nationalsozialistischen Partei- und SA-Büros in jener Nacht nur von Leuten in niedrigen Rängen besetzt waren? Wer immer in der Kristallnacht die Strippen zog, kannte die Deutschen und ihre Gewohnheiten sehr genau. Diejenigen, welche die Kristallnacht planten, kannten alle Fakten von Grund auf. Sie wussten, dass jeder Nationalsozialist, der einen Namen hatte, an diesem Tag nach München ging, um den Marsch zur Feldherrnhalle zu feiern und demzufolge für seine Untergebenen schwer zu erreichen sein würde. Vergiss nicht, Telefone gab es damals nur in jedem 100. Haushalt und von Mobiltelefon war noch keine Rede. Sie kamen erst 60 Jahre später. Die Verschwörer wussten, es würden in dieser Nacht nur Unerfahrene aus der 3. oder 4. Reihe Dienst tun. Es war ein Kinderspiel für diese Leute, echte SA-Uniform und die richtigen Abzeichen zu bekommen, wenn man nur Verbindung zu einem Schneider oder einer Reinigungsanstalt hatte. Auch die Sprache war kein Problem, nicht einmal Dialekte, denn diese Leute waren ja in Anführungszeichen Einheimische, dort Geborene. Man muss sich auch die Logistik anschauen. Die französische, belgische und holländische Grenze waren nur 1 oder 2 Stunden von den Städten entfernt, wo die Pogrome angefangen zu haben scheinen. Wenn etwas schief ging, würde es sehr einfach sein, sich davon zu machen. Demzufolge, was ich gelesen habe, sagten die örtlichen Funktionäre bis fast zum letzten Mann aus, es seien ihnen Befehle von höherrangigen, ihnen unbekannten Führern erteilt worden, die jüdischen Läden und Synagogen aufzubrechen oder anzuzünden. Nur jemand, der eingehend mit dem deutschen Gehorsam bis zum Tod bekannt ist, konnte wissen, dass diese mysteriösen Befehle befolgt werden würden. Es gibt auf der Welt keine Armee oder Polizeitruppe, wo ein kleiner Soldat nicht den Befehl eines hochrangigen Offiziers befolgen würde. Nicht in der wirklichen Welt, zu allerletzt in einem hierarchischen, von Uniform beherrschten Staat wie dem Dritten Reich. Deutschlands Erzfeinde wussten das und nutzten es aus. Es war des Dritten Reiches größte Stärke, und seine Achillesferse. Ich bin ein Forschender und Deuter Hitlers. Das bedeutet nicht, dass ich alles gutheiße, was je in seinem Namen getan worden ist. Was mich immer an der Kristallnacht beunruhigt hat, war, warum die Hitlerregierung im Nachhinein diese ungerechte Geldstrafe gegen die jüdische Gemeinde verhängte. Wie auf aller Welt konnte ein Mann von Hitlers politischem Instinkt nicht erkennen, dass dies der Misshandlung noch die Beleidigung hinzufügte. Völlig unbegreiflich und absolut untypisch für ihn. Es ist etwas so grotesk Falsches an dem Belegen der Opfer mit einer zusätzlichen Geldstrafe in Milliardenhöhe, dass nur ein Agent Provocateur oder ein total Blinder für die weltweite politische und mediale Wirklichkeit diesen Wahnsinnsbefehl gegeben haben kann. Wissen wir, wer ihn eigentlich zuerst vorschlug? Ich wäre nicht überrascht, wenn Göring damit etwas zu tun gehabt hätte oder vielleicht Kreise um Himmler. Ich kann nicht glauben, Goebbels oder Hitler hätten nicht sofort das Fingerspitzengefühl dafür gehabt, dass die Bestrafung jüdischer Ladeninhaber für ihren durch Deutsche erlittenen Schaden falsch war, grundfalsch und katastrophale Folgen für Deutschland in der Zukunft, in Europa und im weiteren Ausland haben würde. Anmerkung der Vorleserin: Das mit der Geldstrafe ist mir jetzt neu. Wer etwas dazu weiß, schreibt es in die Kommentare. Wenn du etwas Neues, Zusätzliches zu dieser Frage haben solltest, wäre ich dankbar, es erhalten und studieren zu können. Ein Gedanke zum Schluss. Deutschland hat nie die Identität der Täter noch die Urheber der Kristallnacht genau festgestellt. Stell dir vor, ein Quasi-Polizeistaat unter autoritärer Führung, total durchorganisiert. Ein Staat, der nie die Frage löst, wer die Kristallnacht plante und gut organisiert durchführte. Oder, um ein anderes Beispiel zu nehmen, wie in den USA mit dem 11. September. Ich glaube, der Anschlag auf das World Trade Center war eine Wiederholung des Geschehens in Deutschland. Jetzt ein Schlag gegen Arafat und die Araberstaaten als erstes Opfer. Amerika unter Bush Junior, der keinen Juden in seine Regierung aufgenommen hatte, war bestrebt, sich von Sharon und seinen brutalen Methoden zu distanzieren. Powell hatte einen ausgewogenen Friedensplan. Und dann krachte es. Aus war der Traum. Wie nach der Kristallnacht für Hitler. Mit einem Unterschied. Dieses Mal hatte man sich einen Freund, die USA, ausgesucht. Nicht wie im damaligen Deutschland einen Todfeind.